große Menge? Freiheit für die Patrioten. Hoch die Jakobiner. Die Rufe wiederholen sich eine halbe Stunde lang. Schließlich einer. Der Aufstand ist die heiligste aller Pflichten des Volkes. Doch als freie Menschen werden wir unser Recht nicht missbrauchen. Wir werden eine Schutzwehr um euch bilden. Wir verlangen die Verfassung von 93. Das Volk wird jetzt den Saal verlassen, aber an den Türen bleiben, bis seine Forderungen erfüllt worden sind. Die Menge beginnt sich zurückzuziehen. Patrioten, Franzosen, Republikaner. Die Menge folgt den Anordnungen, damit die Abgeordneten wieder an ihre Sitze und die Beratung aufnehmen können. Rufe aus der Menge? Wir fordern namentliche Abstimmung und die Verhaftung all jener Abgeordneten, die sich nicht auf ihrem Posten befinden. Der Abgeordnete Romm? Ich fordere den Präsidenten auf, jetzt gleich über einen Antrag abstimmen zu lassen, den ich als Vertreter des Volkes zu machen habe. Es betrifft die Freilassung aller Patrioten. Tobender Applaus. Es ist 9 Uhr. Der Abgeordnete Duroa. Ich schlage vor, den Erlass folgendermaßen zu formulieren. Alle Bürger, die seit dem 9. Thermidor aufgrund politischer Meinungen in Haft genommen worden sind und gegen die keine Anklage erhoben wurde, sind umgehend nach Erhalt des Erlasses im ganzen Gebiet der Republik in Freiheit zu setzen. Beifall. Dann fügt er hinzu. Seit dem 9. Thermidor haben die Feinde des Vaterlandes an den Patrioten Rache geübt, anstatt Gerechtigkeit walten zu lassen. Der Beschluss wird durch Akklamation angenommen. Der Abgeordnete Romm. Nun wollen wir uns der Versorgung des Volkes mit Brot zuwenden. Die Menge, das kann wirklich nicht schaden. Es ist Zeit, dem Skandal ein Ende zu setzen, dass für einen Teil des Volkes Überfluss herrscht, während der großen Zahl der Bedürftigen nichts bleibt, als Hungers zu sterben. Das wisst ihr doch schon lange genug. Ich schlage vor, dass es von jetzt an nur noch eine Sorte Brot für alle geben darf. Ui, ui. Demgemäß fordere ich für Kuchen- und Pastetenbäcker das Verbot, Patisserie und Pasteten zu backen. Ja. Und dass ab sofort mit Haussuchungen begonnen wird, um nach gehortetem Mehl zu fahnden. Die Menge ruft, gebt uns Assignaten aus Brot. Bis Mitternacht werden auf diese Weise mehrere Beschlüsse gefasst. Über einen Antrag, die Todesstrafe abzuschaffen, kommt es nicht zur Abstimmung. Zum Abschluss wird nach heftigen Auseinandersetzungen der amtierende Sicherheitsausschuss abgesetzt und ein neuer gewählt. Mitternacht. Der neu gewählte Sicherheitsausschuss macht sich auf den Weg, um seinen Pflichten zu entsprechen. Da kommt Ihnen eine bewaffnete Truppe unter Führung regierungstreuer Abgeordneter entgegen. Ein Mitglied des neuen Sicherheitsausschusses fragt den Kommandierenden der Abteilung, ob er die Anordnung des Präsidenten habe, in den Konvent einzurücken. Antwort? Ich bin dir keinerlei Rechenschaft schuldig. Der andere darauf? Sich an die Menge wendend. Auf, Sans-Culotten, mir nach. Die Truppe geht mit aufgepflanztem Bajonett gegen die Aufrührer vor. Mit dem Ruf, es lebe der Konvent, nieder mit den Jakobinern, trifft Verstärkung ein. Die Menge flieht Hals über Kopf durch die Türen, über die Tribünen, durch die Fenster. In kurzer Zeit ist der Konvent von allen aufrührerischen Elementen gesäubert. Dankesadressen an die guten Bürger in Waffen. Wieder einmal ist es gelungen zu vereiteln, dass man die Wiege der Freiheit zu ihrem Grab gemacht hätte. Die unter der Gewalt der Aufständischen gefassten Beschlüsse werden für nichtig erklärt, die schriftlichen Unterlagen verbrannt. Und wer sind die Mitschuldigen im Konvent? Ganz allgemein selbstverständlich die Bergpartei. Wen muss man der Mitschuld am Tod des Kollegen Ferraud bezichtigen? Zu Ferraud und seinem Tod heißt es, die hingemordeten Abgeordneten, nie ein größeres Verbrechen, der von Verbrechern erwürgte Konvent, 1000 Dolche gezogen, unsere Mörder, die Mörder im Konvent. Die aktiv an den illegalen Beschlüssen Beteiligten werden auf Beschluss des Konvents verhaftet. Fréron, am 12. Germinal habt ihr die Verhaftung einer Reihe von Kollegen beschlossen, und die meisten sind entkommen. Der Sitzungssaal wird von Wachmannschaften abgeriegelt. Fortsetzung der Verhaftungen, darunter Romm und Duroa.